Ich hab dir doch nichts getan. Und Donnie sagt zu Frank, langsam wird es mir zu viel. Und Donnie sagt zu Frank, weil ich einfach nicht mehr will. Dass Wundermittel nicht existieren.